Hey. 90er Air Max auf dunkelgrau Beton, 22 Zoll aus dem Fenster pumpt mein Song. Die Sonne brennt, der Straßenbelag kocht und der Hunger durch die Magen war dein gottverdammtes Loch. Gauner pfeifen von den Dächern, deines patrouillieren die Drops. Beute tragen die Booties mit einem kleinen fetten Stopp. Die Caps sind von Gucci und die Trainer von Lacoste. Und statt Schule streuen ein Kids um die Blocks. Denk dir nur ein Scheiß aus, den du brauchst und du kriegst ihn. Stress, wenn du hinsiehst, Sex und sie will ihn nur damit 600 werden in einem 63S durch die City. Hier wird schon Respekt, ob du Pack oder mitziehst. Die Kehle brennt durch den Whisky, so wie Lippen der Junkies, wenn sie die Joints bis zum Tipp ziehen. Oder der Kopf, wenn der Mundschutz wieder quer durch den Ring fliegt. Zeig mir eine Stadt, die das hinkriegt. Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe, nur ein tiefen Atemzug voller Song. Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe. Aber Mörderpanorama auf dem Block. Auf jeden Schein, wenn du ihr machst, kleben Augen. Die Frontscheiben vollgekackt von abgefuckten Tauben. Meine Pausen in die Schüler mit den Lehrern einen rauchen. Und Vätern fallen die Haare aus, weil Töchter zu versaut sind. Das Thema bleibt ein Schwanz, solange Geschäfte laufen. Aber eine Waffe in der Hand schießt sich schnell über den Haufen. Einer frisch im Platz, ein anderer wieder draußen. Muss Jobs wegen Haftschaden absagen, traurig. Crews, die im Schad warten, Lackfarben aufbringt. Als sie wieder im Kackwagen abwarten, aufgibt. Oder die Jungs, die den Kofus drücken, bis er sich verbiegt. Und dieser Safe aus der Wand endlich rausbricht. 18. Stock, Bruder, allerbeste Aufsicht. Am Gott, die Walking Dead, Zombies ballern sich das Rausch gibt. Doch ganz egal, wie scheiße jetzt alles aussieht. Die Sonne küsst die Stadt wieder wach, wenn sie aufgeht. Ein für die Jungs und noch zwei für die Action. Drei für die Stadt, die so schön voller Texas. Heim für die Gauner, die noch dealen an den Hecken. Heim für die Kids in den Yards und den Schächten. Heim für die Jungs und noch zwei für die Action. Drei für die Stadt, die so schön voller Texas. Kein für die Fake Friends, aber für jeden, der zum Beat der Sirenen im Blaulicht noch Breakdance. Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe, nur ein tiefen Atemzug voller Song. Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe, aber Mörderpanorama auf dem Block.